1. Fault meinem Beispiel, so why ich Christus zum Vorbild nehme. 2. Ich lobe jug jedoch dafür, dass in allemen mich denkten die Anweisungen befolgt, die ich jug gegeben habe. 3. Ich mochte jug jedoch darauf aufmerksam machen, dass Christus das Haupt Jedsmannes ist, der Mann das Haupt der Frau, und Gott das Haupt Christi. 4. Wenn ein Mann beim Beten oder Weissagen ein Kopfbedecken trägt, entert er damit sein Haupt. 5. Ein Frau hingen entert er Haupt, wenn sie beim Beten oder Weissagen er Haupt unbedeckt lasst, dies ist vergleichbar damit, als wäre er Haare brasiert. 6. Wenn ein Frau er Haupt unbedeckt lassen mochte, konnte sie sich ebensogut die Haare abschneiden lassen. Das jedoch für ein Frau als schandlich gilt, sich die Haare schneiden oder rasieren zu lassen, sollte sie ihr Haupt bedecken. 7. Der Mann soll sein Haupt nicht bedecken, da er das Bilden die Ehre Gottes darstellt, die Frau hingen ist die Ehre des Mannes. 8. Denn der Mann entstand nicht aus der Frau, sondern die Frau aus dem Mann. 9. Auch wird der Mann nicht im der Frau willen geschaffen, sondern die Frau im des Mannes willen. 10. Deshalb sollte die Frau einsetzen der Autorität auf ihrem Haupt tragen, auch im Hinblick auf die Engel. 11. Denn es gilt im Herrn, dass weder die Frau one den Mann noch der Mann one die Frau existiert. 12. Denn so why die Frau aus dem Mann entstand, so existiert der Mann durch die Frau, und letztlich stammt als von Gott. 13. Beteilt selbst, ob es angemessen ist, dass ein Frau beim Gebet zu Gott anbehalt ist. 14. Lehrt juk nicht sogar die Natur, dass es für einen Mann ein Schande ist, lange Haare zu tragen, während es für ein Frau ein Ehre ist. 15. Denn Haar ist als natürlicher Schleier gegeben. 16. Sollte jedoch jemand widersprechen wollen, so müssen wir feststellen, dass weder wir noch die Gemeinden Gottes ein solche Sitte kennen. 17. In Bezug auf die folgenden Anweisungen kann ich jedoch nicht loben, da ihr Zusammenkünfte nicht zur Verbesserung, sondern zur Verschlechterung der Situation führen. 18. Zunachstor ich, das ist Spaltungen unter Juk gibt, wenn Juk versammelt, und dies halte ich teilweise für glaubwürdig. 19. Es muss sogar Parteien unter Juk geben, damit Diogenogen, die sich bewahrt haben, erkennbar werden. 20. Wenn Juk demnach versammelt, dient dies nicht dem würdigen Empfang des Abendmahls des Herrn. 21. Denn jeder nimmt sein eigen Mahlzeit vorweg, so dass der ein hungert, warin der ander im Überfluss Wein trinkt. 22. Hat denn kein eigenen Hauser zum Essen und Trinken? Oder verrachtet die Gemin Gottes und wollt Diogenogen beschämen, die nichts besitzen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich jug dafür loben? In diesem Punkt kann ich es keens falls. 23. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich jug auch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der overiten Word, brought nam, 24. Dankte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für juk gegeben Word. Tat die zu meinem Gedächtnis. 25. Ibenso nam anak dem mal den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der New Bund in meinem Blut. Tat dies, suft trinkt, zu meinem Gedächtnis. 26. Sufter also diocese brot est and aus diesem Kelch trinkt, verkundet den Tod des Herrn, bis wiederkommt. 27. Wer daher unwürdig das brot ist oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich des Leibs und Bluts des Herrn schuldig. 28. Jeder soll sich jedoch selbst prüfen, bever von dem brot ist und aus dem Kelch trinkt. 29. Den wer ist und trinkt, one den Leib des Herrn richtig zu erkennen, ist und trinkt sich selbst zum Gericht. 30. Aus diesem Grund gibt es viel schwach und kranke unter Juk, und etlich sind sogar gestorben. 31. Wenn wir uns selbst richtig beteilen würden, würden wir nicht gerichtet werden. 32. Wenn wir jedoch vom Herrn gerichtet werden, dient dies unsere Zuchtigung, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. 33. Deshalb, mein Bruder, wenn zum Essen zusammenkommt. Wartet aufeinander. 34. Salty Gemmen Hunger haben, so soller zu Hause essen, damit ihr zusammenkünfte nicht zu einem Gericht führen. Die übrigen Angelegenheiten werd ich regeln, wenn ich komme.